Auferstanden ist Jesus Christus. Er war tot, doch er lebt, seht es selbst. Welch ein Wunder, dass dort geschehen. Dort auf Golgatha hing einst mein Herr. Er lebt, jauchze fröhlich mein Herz. Ja, er lebt, so hört ihr es, Welt. Er ist ja für uns dort gestorben. Er dem Lamm, das als Opfer sich gab. Lang und schwer war der Weg zum Kreuze, doch er ging diesen Weg gern für uns. Durch sein Tod gab er uns das Leben. Seine Gnade ist unendlich groß. Er lebt, jauchze fröhlich mein Herz. Ja, er lebt, oh, hört ihr es, Welt. Er ist ja für uns dort gestorben. Er dem Lamm, das als Opfer sich gab.